SWR 2 Dschungel. Mit Wolfram Wessels. Vor kurzem ging in Paderborn die erste offene deutsche Meisterschaft im Roboterfußball zu Ende. Da rüsten die Trainer der Informatikfachbereiche der Universitäten bereits für den RoboCup 2001 in Seattle, die Weltmeisterschaft. Noch ist es recht bescheiden, was die Elektronik-Kicker da so leisten, aber in 25 Jahren, so eine amerikanische Wissenschaftlerin, seien sie in der Lage, eine Menschenmannschaft zu schlagen, was man den Maschinen nicht alles zutraut. Und es wird erst richtig losgehen, das Roboterfieber, wenn im September Steven Spielbergs neuester Science-Fiction in die Kinos kommt und Roboter David seiner Mami Tränen der Rührung entlockt. Viel hat sich nicht geändert, seit Dieter Winkler sich vor 2 Jahren mit dem Thema beschäftigt hat. Roboter sind auch nur Menschen, die Dummheiten künstlicher Intelligenzen. Es dauert noch einen kleinen Moment, bis die Programme gestartet sind. Ich bin Jörg Wilberg, Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik. Ich leite hier das RoboCup-Projekt. Ich schalte das mal an, da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen. Jetzt hat er halt den Ball, ist er einmal zum Ball hingefahren, hat ihn geschossen. Also die haben zum Teil eine solche Gelenkigkeit schon, diese Roboterarme. Sie werden in absehbarer Zeit Interviews führen können mit Maschinen? Ja, er hat praktisch jetzt den Ball verloren oder den geschossen und dadurch den aus dem Blickfeld verloren. Ja, es könnte jetzt sein, dass wir das... Ich glaube, dass wir in den nächsten 50 Jahren humanoide Roboter sehen werden. Ja, er hat jetzt versucht. Ja. In diesem Bereich der Industrierobotik zum Beispiel, da kann ich mir vieles vorstellen. Man müsste jetzt allerdings nochmal das hier abstoppen, weil das hat man eben ein bisschen gesehen, dass der nicht ganz richtig gefahren ist. Das liegt daran, weil unten noch so ein Testprogramm drin ist, wo jetzt nicht die ganz richtigen Werte hochgekommen sind. Soll ich das nochmal einladen? Hoffen wir, dass das dann ein bisschen besser geht. Das ist jetzt leider noch nicht richtig abgeglichen. Das ist ein bisschen Sie kennen vielleicht auch diesen Roboter, der eine Glühbirne einschraubt. Das ist bezaubernd, weil die Hand ist ganz elegant, wie eine menschliche Hand, und dreht also auch ganz sanft und ohne zu verkanten eine Glühbirne ein. Und dahinter steht ein Apparat, der so groß ist wie mein Büro. Und ich bin Professor Dr. Katharina Murek am Lehrstuhl 8 des Fachbereichs Informatik der Universität Dortmund. Und mein Lehrgebiet ist künstliche Intelligenz. Also der Laufroboter hier heißt Sir Arthur. Das war vor knapp 2 Jahren im Dezember. Es war der 23. Dezember. Ich war allein im Institut auf unseren Fluren hier, die so ziemlich lang sind, irgendwann abends. Und da hat er das erste Mal angefangen, sich tatsächlich koordiniert zu bewegen. Also, und bis dahin hatte er gar keinen Namen. Und dann habe ich ihn aber so gesehen, wie er da diese einsamen, verlassenen Flure nachts im Winter entlang marschierte, und das hatte irgendwie so was Mystisches. Und da habe ich so an Arthur gedacht, Sir Arthur, der hinterher King Arthur geworden ist, und seine Tafelrunde. Ich habe ein Roboterprojekt gemacht, aus dem Interesse heraus, das Begriffslernen zu ergründen. Wie kommt es, dass wir wissen, was es bedeutet, durch eine Tür zu gehen? Das ist doch sehr merkwürdig. Und wenn man Kinder beobachtet, brauchen sie sehr lange, also fast ein Jahr, bis sie rein, durch solche Relationen bewältigen. Und die üben und üben. In den klassischen Robotik muss man das dann jeweils einprogrammieren. Wie breit die ist, die Karte genau aufzeichnen. Der kann nicht Freiland fahren in dem Sinne. Und das macht ein Mensch ganz gewiss nicht so. Der geht durch die Tür, solange sie noch an der Seite ist, biegt da nicht ab. Ganz einfach. Fußball ist ein Vergnügen, ja König. Fußball regiert die Welt. Fußball ist ein Vergnügen, ja König. Fußball regiert die Welt. Welt. Welt. Europameisterschaft. Das ist die zweite Europameisterschaft des Vierer Robot Soccer Cup. Das war jetzt das zweite Halbfinale. Das Dortmunder Team hat soeben den Einzug ins Finale geschafft. Mit einem, 7:2 gegen England. Mein Name ist Gernot Kronreif und ich komme aus der TU Wien, Institut für Robotertechnik. Ich bin Universitätsassistent dort. An der Stelle werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen können, weil einfach die Österreicher auch, die haben über ein Jahr Vorsprung gegenüber unserer Entwicklung. Ich bin Universitätsassistent dort. Und das macht sich einfach bemerkbar. Wobei mein Part eher ist, dann die Erkenntnisse vom Roboterfußball auf die großen Robotersysteme zu übertragen. Also es ist natürlich eine launige Art und Weise, hier Wissenschaft zu demonstrieren, aber es gibt natürlich einen ernsten Hintergrund. Man möchte halt kooperierende Systeme haben. Nein, das Programmieren ist nie ein Spaß. Der Spaß ist dann zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und da ist natürlich eine Mannschaftssportart mit Ball, der auf den Boden geführt wird, ein gutes Demonstrationsmodell, wenn man es sehr anschaulich zeigen kann. Und wo man halt hinkommen möchte, ist das halt wirklich erkennbare Strategien, dass also, wenn sich wirklich ein Roboter im Vorteil befindet, dass die anderen erkennen, dem zuspielen, dass also diese Sachen gefördert werden, erprobt werden. Das Programmieren selber ist dann leider Gottes ein Übel, das halt einfach dazugehört. Man muss ungefähr 20 Megabyte an Daten pro Sekunde verarbeiten, aus diesem Datenstrom erkennen, wo befinden sich alle Roboter, wo befindet sich der Ball, und da gibt es halt oft auch Störungen. Die Übermittlung geschieht mit Hilfe eines gebündelten Partikelstrahls. Er müsste die Störungen durchdringen können. Das wäre vergleichbar beim realen Fußball, wenn sie den Spielern die Augen verbinden und jeder hat einen Kopfhörer und am Spielfeld dran steht der Trainer und der schreit jeden Spieler zu, wohin er laufen muss und wie schnell. So ungefähr wäre das umgesetzt auf das reale Fußball, weil unsere Spieler selber ja nicht sehen, sondern die bekommen die Kommandos ja vom Spielfeldrand, vom PC. Man ist so von der Intelligenz vielleicht schon irgendwie so im Bereich 20-30% dran. Dann kann man fast sagen, dass es in 10 Jahren, 15 Jahren vielleicht durchaus rein künstliche Fußballmannschaften geben kann. Also es gibt zwar inzwischen menschliche Roboter, die irgendwie auf zwei Beinen stehen können, aber das ist noch sehr... zum Fußballspielen sicher noch zu wackelig. Das ist noch zu wackelig. Uns fehlt noch ein bisschen das Ballgefühl, wenn man es mal wieder auf den normalen Fußball überträgt. Mein Name ist Frank Kirchner, ich bin Diplom-Informatiker und leite das Team für biomimetische autonome Roboter im Institut AIS der GMD. Ja, es ist halt eine Laufmaschine, ungefähr 30 cm lang, mit 6 Beinen. Und die ganze Maschine ist gegliedert in 3 Segmente. An jedem Segment, hinten, Mitte und vorne, sind jeweils 2 Beine befestigt. Am vorderen Segment sind zusätzlich noch 2 Sensoren untergebracht. Das sind Ultraschallsensoren. Die senden also einen Ultraschallimpuls aus. Genau wie bei einer Fledermaus läuft es. Der Roboter, den wir jetzt bauen wollen, basiert eben auf dem biologischen Vorbild des Skorpions. Das heißt, wir versuchen den einmal so zu bauen, wie auch Skorpione in etwa gebaut sind. Und zum anderen wollen wir auch das Verhalten des Skorpions als Grundlage für das Verhalten unseres Roboters benutzen. Und dafür machen wir auch ethologische Experimente. Das heißt, wir gehen raus in die Wüste, filmen Skorpione, wie sie zum Beispiel auf bestimmte Stimuli reagieren, wie steuern die zum Beispiel irgendeinen Stimulus an. Also ich lege irgendwo was zu fressen hin. Die rennen fast nie in der geraden Linie darauf, zum Beispiel. Sondern es geht immer so eine kreisende Bewegung sozusagen auf diesen Stimulus zu. Mein Spezialgebiet ist Lernen. Maschinelles Lernen, das heißt, dieses Verhalten, was bei Menschen Intelligenz ist, ist immer mit Lernfähigkeit versehen. Ja, ein Mensch, der dreimal denselben Fehler macht, wird als dumm befunden und kann nicht intelligent sein. Das, was wir heute in der Robotik machen, nicht? Da nehmen wir einen Roboter, wir sagen, die Aufgabe des Roboters ist es, von Punkt A nach Punkt B zu gehen, also schalten wir an Punkt A den Roboter an, geben ihm diese Aufgabe, der fährt zu Punkt B und dann schalten wir wieder ab. Ja? Und auf diesem kurzen Stück zwischen A und B soll er irgendwas lernen. Tut er vielleicht wahrscheinlich auch. Er wird irgendwas adaptieren an seinem Verhalten. Aber dann schalten wir wieder ab und das Wissen ist weg. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wenn der Roboter in einer kontinuierlichen Interaktion mit seiner Umwelt steht und dabei ständig sein Verhalten adaptiert, aber auch bestimmte bereits gelernte Verhaltensmuster abspeichert und nur wieder sozusagen aus der Schublade holt, dass dann einfach das komplexe, das globale Verhalten des Roboters, das Verhaltensrepertoire des Roboters im Prinzip erst entstehen kann. Das ist ja ein Projekt, das über 3 Jahre geht, aber es ist so, dass wir als Testaufgabe am Ende dieses 3-Jahres-Projektes etwas machen wollen, das ich immer so beschreibe als 10 Miles in the Desert. Und zwar werden wir nach Tucson in die Wüste fahren und unseren Roboter da aussetzen, geben ihm eine Koordinate, die 10 Meilen entfernt ist von dem Punkt, wo wir sind oder der Roboter ist. Und dann hat der Roboter die Aufgabe, zu dieser Koordinate in der Wüste zu gehen, die 10 Meilen draußen ist. Und 10 Meilen sind also fast 20 Kilometer. Das ist also eine enorme Strecke für einen Laufroboter und dann auch noch in feindlicher Outdoor-Umgebung. Also Wüste ist nicht gerade ein angenehmer Ort. Und dann geht er los. Und das kann unter Umständen lange dauern. Das kann also Wochen dauern. Insofern ist also die Strecke von 10 Meilen ist also eigentlich eine utopisch lange Strecke. Das wäre so, als würde ich sagen, wir müssen mit dem Flugzeug zum Mars fliegen. Mit einem Flugzeug, nicht mit einer Rakete. Ja. Am MIT in Boston lebt ein Wesen namens Coke, ein humanoider Roboter, auf dem Entwicklungsstand eines 2 Monate alten Babys. Der Roboter mit dem Namen Coke, abgeleitet von Kognition, ist dadurch gekennzeichnet, dass bei ihm das Merkmal der menschlichen Gestalt erstmals mit dem der künstlichen Intelligenz verbunden ist. Prinzipiell sehe ich keinen Grund, dass man nicht einen Roboter bauen kann, der so denkt wie ein Mensch. Coke ist der erste Schritt in diese Richtung. Der Roboter soll spielen, soll sich umschauen und interessante Dinge in seiner Umgebung finden, aus denen er was lernen kann. Einer der Konstrukteure, der aus Wien stammende Dr. Erich Brehm. Wenn er aber merkt, seine Motoren laufen heiß, dann um Gottes Willen soll er das nicht weiter tun. Er soll aufhören damit. Er wird eine Art von Schmerz verspüren. Emotions are a real puzzle. Gefühle sind ein wirkliches Puzzle für uns. Warum haben wir Gefühle? Die Hypothese, mit der wir bei Coke arbeiten, ist, dass Gefühle ein Nebenprodukt von Hormonen sind, die durch menschliche und tierische Systeme fließen. Wir bauen Coke wie einen Menschen. Er wird eine Art von Schmerz verspüren. Dazu schalten wir Coke an, dann schalten wir ihn wieder aus. Wir bauen Coke wie einen Menschen. Er wird eine Art von Schmerz verspüren. Dazu schalten wir Coke an, dann schalten wir ihn wieder aus. Wir bauen Coke wie einen Menschen. Er wird eine Art von Schmerz verspüren. Dazu schalten wir Coke an, dann schalten wir ihn wieder aus. Wir bauen Coke wie einen Menschen. Er wird eine Art von Schmerz verspüren. Dazu schalten wir Coke an, dann schalten wir ihn wieder aus. Wir bauen Coke wie einen Menschen. Er wird eine Art von Schmerz verspüren. Dazu schalten wir Coke an, dann schalten wir ihn wieder aus. Der Mensch wäre gern so ein kleiner Gott. In der Bibel ist Gott derjenige, der lebendig macht und tötet. Und der Mensch wäre gern so ein kleiner Gott. Ursprünglich von der Antike bis Kant oder darüber hinaus hat man das Lebendige und das Technische entgegengesetzt. Was technisch war, war nicht lebendig und umgekehrt. Und jetzt will man das ineinander blenden. Das will man. Ich finde es, dass als eine Illusion, eine gefährliche Illusion signalisiert, weil was am Leben, am Lebendigen, was das Lebendige ausmacht, ist seine Spontanität, genau das, was nicht manipulierbar ist. Und künstliches Leben ist der Versuch, genau dieses Moment an Spontanität zu technisieren. Ich bin Hans-Dieter Mutschler und arbeite jetzt hauptsächlich als Natur- und Technikphilosoph an der Frankfurter Universität. Das ursprüngliche, worüber ich gearbeitet habe, waren irrationale Motivationen in der Technikentwicklung. Ich habe festgestellt, dass in der Technikentwicklung nicht nur Rationalität, Zweckrationalität eine Rolle spielt, sondern oft auch sehr ideologische oder pseudoreligiöse Motivationen. Das hat mich sehr interessiert. Und ich habe die a fortiori in der Computertechnologie und Robotik auch wiedergefunden, weil der Roboter eignet sich sehr zu Homunculus-Fantasien und Frankenstein-Visionen. Humanoide sind Wesen, äußerlich nicht zu unterscheiden von uns Menschen, intellektuell und körperlich jedoch überlegen. Die Gehirne der Serie 9000 sind die besten Computer, die jemals gebaut worden sind. Das ist Hell. Wir alle sind hundertprozentig zuverlässig und narrensicher. Der Supercomputer an Bord eines Raumschiffes in dem Science-Fiction-Film Odyssee 2001. Wir irren uns nie. Hal was my hero when I was a teenager. Und das ist Rodney Brooks, Computeringenieur im Labor für künstliche Intelligenz am Massachusetts Institute of Technology. Jetzt kommt das Jahr 2001 immer näher und wir haben noch immer nichts, was Hal vergleichbar wäre. Deshalb dachte ich, wäre es Zeit, dass jemand versucht, so etwas zu bauen. Da gibt es auch so ein paar andere sogenannte Transhumanisten. Die gehen ja davon aus, dass der Mensch im Grunde an sein Ende gekommen ist und evolutionär abgelöst wird durch künstliche Systeme. Also ich bin Barbara Becker, habe mich mit philosophischen Problemen der Kognitionswissenschaft beschäftigt. We, people, are machine, are machine, are machine. Die Transhumanisten sind ja auch dadurch gekennzeichnet, dass sie eben den Geist auf die Maschine übertragen wollen. Gleichzeitig wollen sie aber den Körper irgendwie konservieren, indem sie ihn ja tieffrieren wollen. Das ist auch eine unheimlich interessante Trennung wieder von Geist und Körper, die da praktiziert wird. Ihr Oberguru ist Professor Hans Morawitz, Kanada geborener Sohn österreichischer Einwanderer. Well, today it's very hard to imagine that robots can be better than human beings. Heute ist es schwer vorstellbar, dass Roboter besser sein können als Menschen. Man werde bald das gesamte Wesen eines Menschen, seine Intelligenz, seine Gefühle, seine Erfahrungen in Form eines Computerprogramms nachbilden können. Human beings have much of their mental functions dedicated to operating animal activities. Viele Gehirnfunktionen dienen der Durchführung tierischer Aktivitäten. Die Leute müssten dann nur noch genügend Sicherheitskopien von sich ziehen, damit Roboter programmieren und dann wären sie unsterblich. In fact, at the present time, I'm not so sure that this is. Doch sehr wahrscheinlich ist das nicht. Possibility, because I think the. Denn die rein künstlichen Intelligenzen wären viel stärker als die Robotermenschen. Auch genauso, was da in dem Zusammenhang auch mitzubringen ist, ist diese merkwürdige Verschmischung der Konzepte natürlich-künstlich. Sind diese Blumen natürlich oder künstlich? Natürlich-künstlich. Und wir werden unsere neuen Roboterkinder gern haben, denn sie werden angenehmer sein als Menschen. Zurzeit arbeitet man gerade an solchen, die beispielsweise Auto fahren können. Die nächste wäre in der Lage, aus Erfahrung zu lernen und die übernächste Generation, die hätte dann etwas, das der menschlichen Vorstellungskraft vergleichbar wäre. Eine Zeit lang werden wir die Roboter versklaven. Es ist leichter, einen Roboter zu versklaven als einen Menschen, weil ein Roboter nur bestimmt durch ein Programm. Und noch einmal, 10 Jahre später, da würde es dann vernunftbegabte Roboter geben. Danach wird sich das Verzerrungsfeld wieder verstärken. Viele von uns haben Star Trek gesehen, mit Commander Data, dem menschenähnlichen Roboter, der aber keine Gefühle kennt. Ich verstehe nicht. Unser ultimatives Ziel ist es, so einen Androiden-Roboter zu bauen, mit diesen Kapazitäten. Es wird eine lange Zeit dauern, vielleicht mehr als 400 Jahre. So gesehen werden sie etwa in 50 Jahren mit uns gleichziehen. Also von heute gerechnet in 40 Jahren. Und noch einmal, 10 Jahre später, da würde es dann vernunftbegabte Roboter geben. Bin ich etwas skeptischer. Also zumindest die bisherigen Systeme zeigen eine solche intelligente Leistung nicht. Kein einziges. Der Neuroinformatiker Werner von Seelen von der Ruhr-Universität Bochum. Beim heutigen Entwicklungsstand im technologischen Bereich und beim Kenntnisstand im physiologisch-Hirnforschungsbereich ist das völlig unsinnig. Wir können heute keinen Menschen nachbauen. Das ist nur Rhetorik. Wenn Sie gucken, also Hans Moravec und solche Hardliner sagen das, aber wenn Sie gucken, was die faktisch machen an Geräten, dann haben diese Geräte keine Eigenschaften, die den Menschen als Menschen auszeichnen. Das ist natürlich extrem primitiv im Augenblick noch. Ich finde diese ganze Roboter-Rhetorik und Roboter-Metaphysik, die da gemacht wird, einfach Schaumschlägerei. Also die Sensoren sind vielleicht schon mannigfaltiger als am Anfang, aber es ist immer noch sehr, sehr primitiv. Ich muss meine Urteile auf das beschränken, was ich bis jetzt an Technologien sehe. Also mein Name ist Kindl. Ich leite den Lehrstuhl für elektrische Steuerung und Regelung an der Universität Dortmund in der Fakultät für Elektrotechnik. Und zwar geschichtlich zurückgeblättert hat es eine ganze Reihe von erstaunlichen Ingenieurleistungen gegeben in einer Zeit, wo keinerlei Wissenschaft existiert hat. Architektur, Pyramiden, Bewässerungssysteme, Waffen, Schiffe und so weiter sind gebaut worden, ohne dass man Wissenschaft hatte, ohne dass man Mathematik hatte, ohne dass man Physik hatte und ohne dass man Mechanik hatte. Es ging alles. Es ging, womit ging das? Das ging mit gesundem Menschenverstand. Man hat also Regeln angewendet, die man so aus Erfahrung gelernt hat. Das ging zum Teil auch so mit Fingerspitzengefühl. Etwa nach der Melodie, wenn ein Kind Fahrrad fährt, dann kann es eine Rechtskurve fahren, das lernt es irgendwann mal, kann gar nicht drüber reden, wie es das macht, aber es kann es. Das ist das Fingerspitzengefühl. Und es ging mit Probieren. Sogar beim Kathedralenbau wurde probiert, da wurde nämlich gebaut und wenn es einstürzt, hat man anders weitergebaut und wenn es gehalten hat, hat man eben so weitergebaut. Diese drei Elemente, die hat es immer schon gegeben und die sind erstaunlich leistungsfähig, wie man ja sieht an diesen Leistungen. Und wenn Sie eine Sprache lernen als Kind, dann hören Sie einfach zu und irgendwann können Sie sprechen. Wenn Sie darüber befragt werden, wie Sie das machen, können Sie nichts darüber sagen. Sie können es. Das ist das Fingerspitzengefühl. Dann kam die wissenschaftliche Zeit mit riesigen Durchbrüchen. Maxwellsche Gleichung, ganz erstaunlich leistungsfähig, die können Sie auf einer halben Postkarte niederschreiben und trotzdem regieren Sie die ganze Elektrotechnik. Das ist also eine ganz erstaunliche Potenz, die da drin steckt. Oder Einstein E gleich M mal C Quadrat, da steht die ganze Atomtechnik drin. Das ist also, wenn man so sagt, Tiefenwissen. Das hat die Breschen geschlagen, die technischen Breschen. Satellitentechnik, ganze Elektrizität, alles das, was Sie im Moment an Technik kennen, hängt entscheidend davon ab. Es reicht aber nicht alleine. Sie brauchen neben diesem tiefen Wissen, brauchen Sie auch noch immer Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Probieren. Das ist sehr leistungsfähig, aber es hat einige Nachteile. Es ist sehr unsystematisch, man kann es schlecht dokumentieren. Und es ist zeit- und kostenaufwendig und man weiß auch nicht, ob der Erfolg garantiert ist. Und Computational Intelligence setzt sich jetzt das Ziel, Computational Intelligence, dieses hier zu systematisieren, praktisch daraus eine Wissenschaft zu machen. Mit der Arbeitsteilung, das Nutzen bewusster Erfahrung, das macht Fuzzy-Control. Da werden Erfahrungsregeln ausgenutzt, die man aufschreiben kann. Das Lernen, was Fingerspitzengefühl entspricht, das macht die Technologie der neuronalen Netze. Und das Probieren, das machen die evolutionären Algorithmen, die dieses, was die Natur ja macht, Versuch und Irrtum, wenn was nichts taucht, stirbt es, wenn es was taucht, wird es weiterentwickelt. Dieses Probieren machen die evolutionären Algorithmen. Und das ist alles zusammengebunden unter dem Dach Computation Intelligence. Die Unternehmen Aral, BMW und Mercedes-Benz arbeiten mit ihren Entwicklungspartnern seit Jahren am Forschungsprojekt Robotanken. Ziel ist, ein Datenträger am Wagenboden und ein neuer Datenträger am Fahrzeugheck, der auch leicht von Hand bedient werden kann. Der positive Nebeneffekt dieser Innovation in absehbarer Zeit ist auch für die Sicherheit der Roboter gesorgt. Bei der Ankunft übermittelt die Kundin oder der Kunde Informationen an eine Bodenantenne. Der Roboter positioniert sich vor der Tankklappe mit Hilfe einer Reflektormarke. Während die Kundin oder der Kunde von außen unsichtbar am Terminal die entweichenden Dämpfe absaugt. Dieser Beitrag wurde mit einem vollautomatischen Radioroboter erstellt. Für die inhaltliche Korrektheit kann keine Garantie übernommen werden. Man hat zwar in den Methoden, in den Rechnern ganz riesige Fortschritte gemacht. Auf der anderen Seite hat man jetzt erst gemerkt, wie intelligent der Mensch eigentlich ist. Was er in der Lage ist zu leisten, das enthüllt sich eigentlich erst, wenn man versucht ist, das nachzuimitieren. Selbst wenn man als Fließbandarbeiter irgendwo steht und, sagen wir mal, Äpfel sortieren soll und die Guten von den Schlechten zu trennen, das ist schon eine Aufgabe, die Intelligenz erfordert. Das kann der Mensch sehr gut, das aber nachzumachen, ist sehr, sehr schwierig. Das Ulkige ist, dass ja das Verhalten, was bei Menschen für intelligent gehalten wird, sich durch den Computer verändert hat. Ich finde Intelligenz ganz schön als Begriff, weil es ständig hin und her geht. Früher war Rechnen bei Menschen eine Intelligenzleistung. Seitdem es Computer so schnell können, ist es nichts mehr wert. Wir könnten jetzt demnächst sehr stolz sein auf das Binden einer Schleife, was schon Kinder beherrschen, was aber kein Roboter richtig hinkriegt. Zu jeder Zeit hat es Aufgaben gegeben, wo die Menschen gesagt haben, das ist die Domäne des Menschen, dass wir nie eine Maschine machen können. Als der erste mechanische Rechner auf dem Markt war, einige hundert Jahre früher, haben die Menschen gesagt, Rechnen ist eine geistige Tätigkeit, wird nie eine Maschine machen können und wenn sie es doch kann, steckt der Teufel da drin. Inzwischen hat man sich daran gewöhnt. Man hat sich daran gewöhnt, dass Maschinen übersetzen können. Man hat sich an eine ganze Menge Sachen gewöhnt, von denen man früher geglaubt hat, sie würden nie gemacht werden können. Insofern ist also die Domäne dessen, was eigentlich den Menschen vorbehalten ist, kleiner geworden. Sie ist aber auf der anderen Seite wieder größer geworden, weil es nämlich heute Probleme gibt, die es früher gar nicht gab. Früher konnte man nicht drüber nachdenken, welche Intelligenz es erfordert, ein Internet zu konzipieren oder so, oder einen Compiler zu machen, weil es sowas alles gar nicht gab. Und Poesie, Kunst wird nach wie vor als sehr intelligent betrachtet bei Menschen, weil Computer es nicht so gut können. In dem Moment, wo die es hinkriegen, annähern, wird es vermutlich wieder umdefiniert werden. Also ich sehe das so, um mein Bild zu zeigen, Sie haben eine Insel, das ist die Insel dessen, was den Menschen vorbehalten ist. Eine Schleife zu binden. Das ist 1500. Heute haben wir fast 2000. Die Insel ist teilweise abgeschmolzen und auf der anderen Seite hat sich wieder was angelagert. Diese Probleme, die wir heute haben, gab es früher gar nicht. Also sie hat sich eigentlich nur verschoben. Und ich glaube nicht, dass zu meinen Lebzeiten und auch nicht zu Ihren Lebzeiten die Insel auf Null zusammenschrumpfen wird. Das glaube ich nicht. Und ob das irgendwann mal so sein wird, das kann man darüber spekulieren. Davon abhängig, ob man nun der Meinung ist, dass der Mensch was ganz Besonderes ist oder ob man der Meinung ist, dass man letztlich, wenn man das nur richtig anstellt, auch eine Maschine dazu bringen kann, genauso intelligent zu sein wie ein Mensch. Ich selber denke das, aber das wird nie einlösbar sein. Ich werde das nicht erfahren, ob das wirklich so ist. Das Schöne an dem Begriff Intelligenz ist, dass er jedes Jahr was anderes bedeutet. Das mag ich sehr. Das gibt die Freiheit, immer an dem Bereich zu arbeiten, der noch nicht gelingt. Roboter sind auch nur Menschen. Die Dummheiten künstlicher Intelligenzen. Manuskript und Produktion Dieter Winkler für SWR 2.